Der Lindwurm auf dem Totenstein. In Schwarzenberg ist am Steinweg, der über den Totenstein führt, der obere Teil eines Stollenmundlochs zu sehen. Im Laufe der Zeit aber wurde dieses aufgelassene Bergwerk als Lindwurmhöhle bezeichnet und mit folgender Sage in Verbindung gebracht. In früheren Zeiten hauste auf dem Totenstein zu Schwarzenberge ein Lindwurm. Dieser gefährdete die Bewohner Schwarzenbergs so sehr, dass sie weder ein- noch auswussten. Immer mehr Menschenopfer forderte das Untier. Niemand wagte mehr, ihm entgegenzutreten. Da erbot sich ein Ritter namens Georg, den Lindwurm zu bekämpfen und die Stadt von ihrem Todfeind zu befreien. Im frühen Morgen ritt er auf die Höhe des Totensteins und lauerte vor seiner Höhle auf den gefährlichen Gegner. Es dauerte nicht lange, bis der Lindwurm aus seinem Versteck kam. Weit riss er den Rachen auf, als der Reiter sah, doch der Ritter erzielte gut. Tief saß das Schwert dem Drachen im Halse, doch stürzte er sich in seinem Todeskampf mit ungeheurer Kraft auf den Ritter und verfolgte ihn bis an den Rand des Abgrundes. Schon hob das Untier seine Pranken, um den Reiter zu vernichten. Da gab der Ritter seinem Pferde die Sporen und beide setzten hinab in das Schwarzwasser. Zerschmettert vom Abgrund blieb er mit seinem Rosse im Flusse liegen. Die Bewohner von Schwarzenberg bargen den Leichnam und begruben ihn am Fuße des steilen Felsens. Zur Erinnerung an die Errettung ihrer Stadt nahmen die Einwohner Schwarzenberges die Tötung des Lindwurms in ihr Stadtwappen auf.